Das nigerianische Nationale Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitee stellte jüngst einen Beitrag ins Internet. Darin wurde betont, Korea sei in der Vergangenheit ein kleines, schwaches, koloniales Land gewesen. Doch heute trage es als eine politisch-ideologische und militärische Macht, die die anderen nicht anzugreifen wagen, ihre Würde zur Schau. Alle Siege Koreas seien darauf zurückzuführen, dass es von Generation zu Generation hervorragende Staatsführer habe und dass die Armee und das Volk um ihren Staatsführer fest zusammengeschlossen seien.